Kundgabe 8508. Empfangen am 25.05.1963. Tragen der Leiden für den Mitmenschen. Auch darüber solltet ihr Aufschluss erhalten, ob ihr für eure Mitmenschen das Leid tragen könnet oder ob ein jeder Mensch selbst das Maß auf sich nehmen muss, das ihm für sein Seelenheil auferlegt ist. Bedenket ihr Menschen, dass eure Seele ausreifen soll während des Erdenlebens, dass sich alle noch unreifen Substanzen vergeistigen sollen, und dies geschieht durch Liebe oder Leid. Denn dadurch lösen sich die Hüllen auf, die der Seele noch das Einstrahlen des Liebelichtes aus mir verwehren. Und gleichzeitig machen auch die Substanzen des Körpers noch dem Menschen zu schaffen, die noch in ihrer Entwicklung zurück sind und Krankheiten jeglicher Art veranlassen und die durch Geduld und Liebe und Ergebung in meinen Willen gesänftet und also vergeistigt werden sollen, was also doch eure eigentliche Erdenaufgabe ist, dass ihr eurer Seele zur größtmöglichen Vollendung verhelfet. Und diese Vergeistigung der Seele und des Körpers muss ein jeder Mensch an sich selbst zu Wege bringen. Es kann niemals ihm von Seiten des Mitmenschen diese Arbeit abgenommen werden. Und er wird einmal mir dankbar sein, dass ich ihm durch Leiden und Nöte zu seiner Vollendung verhalf. Darum werdet ihr es auch verstehen, dass ihr eigentlich nichts abzuwenden suchen solltet, was der Seele des Mitmenschen zum Heil gereichen kann. Wenn euch aber dennoch die Liebe treibt, euch mir anzubieten, dass ihr das Leid für den Mitmenschen tragen wollet, so werde ich euch in eurer Liebe nicht hindern. Es wird dem Menschen vorübergehend genommen und euch aufgebürdet. Und nun erhöht ihr dadurch eure Seelenreife, weil ihr vermehrtes Leid auf euch zu nehmen gewillt seid und weil die Liebe euch dazu antreibt. Einer hat für euch alle gelitten, um euch von dem unermesslichen Leid zu befreien, das ihr hättet selbst auf euch nehmen müssen als Sühne für eure Sündenschuld, die Anlass war, dass das Erdenleben für euch Menschen ein Tal des Jammers und der Leiden ist. Ihr Menschen habt aber nun alle diesen einen, der auch euer Leid auf seine Schultern nimmt und es euch tragen hilft, dessen vertretende Sühne für euch ich angenommen habe, und ihr solle zu ihm gehen, wenn euch das Leid drückt, und er wird es euch tragen helfen oder von euch nehmen, wie es für euch gut ist. Die Liebe eines Mitmenschen aber, der für euch leiden will, wird sehr hoch gewertet, und diese Liebe wird euch auch eine Kraftzufuhr sichern, weil Liebe Kraft ist, die sich an jedem Leidenden spürbar auswirkt. Und wenn ein Mensch euch, die ihr leiden müsstet, liebende Fürbitte zuwendet, so kann also die Kraft dieser Liebe euch so erfüllen, dass ihr den Grad des Leidens nicht mehr empfindet, dass für euch Schmerzen und Qualen zeitweise vergehen und die Kraft jener Liebe eurer Seele zugute kommt, dass sie also reifend und immer weniger schmerzempfindlich ist. Immer ist der Grad der Liebe bestimmend, welchen Nutzen der Mensch hat von einem solchen Liebegebet für ihn. Und da es im Erdenleben nur um das Ausreifen der Seele geht und dazu viele Möglichkeiten sind, so soll dieses Ausreifen als erstes erkannt und nicht verhindert werden. Wahre Liebe aber weiß es auch, warum ein Mensch leiden muss. Und sie hilft ihm zum Dulden und wird es ihm leicht machen, sich ergeben in den Willen Gottes zu fügen. Und dann nehme ich selbst das Kreuz von ihm, und seine Seele ist wieder einen Schritt vorwärts gekommen. Liebe und Leid verhelfen ihr zum Ziel. Ist der Liebegrad eines Menschen noch niedrig, dann wird das Leid oft verstärkt auftreten, um die Läuterung seiner Seele zu fördern. Niemals aber kann diese Läuterung der Seele erreicht werden durch bewusstes Leiden eines anderen Menschen für erstere. Jede Seele ist für sich verantwortlich und jede Seele muss sich selbst zur Reife bringen, was geschieht durch Liebe und Leid. Und der Grad des Leidens hängt vom Grad der Liebe ab. Ich erhöre wohl das Gebet dessen, der sich selbst erbietet, das Leid des Mitmenschen zu tragen, weil er ihn liebt. Ich lasse ihn teilnehmen an dessen Schmerzen, die jener nun erduldet. Doch er duldet nun für die Läuterung der eigenen Seele. Er nimmt dem anderen wohl die Schmerzen ab aus Liebe, doch sie dienen nun ihm selbst zur Vollendung, während der Mitmensch gleichfalls für sich selbst und seinen seelischen Reifezustand Sorge tragen muss, auch wenn er vorübergehend von den Schmerzen befreit ist. Kein Liebewerk bleibt ohne Wirkung, doch wo und wie es sich auswirkt, das bleibt mir vorbehalten, der ich den Reifezustand eines jeden Menschen kenne und den ich auch immer bedenken werde, seinem Reifezustand gemäß. Und ich lege jedem Menschen ein erträgliches Maß auf, und es genügt, dass er nur den Kreuzträger Jesus anruft, wenn ihm seine Last zu schwer dünkt. Und wahrlich, er wird ihm beistehen. Er wird das Kreuz auf seine Schultern nehmen, wenn er darunter zusammenzubrechen droht. Aber er soll den Weg finden zu Jesus Christus, dem göttlichen Erlöser, der auch ihn selbst erlösen wird von Sünde und Tod, von Krankheit und Leid, so wie er nur vollgläubig angerufen wird um seine Hilfe. Und solange der Mensch auf Erden lebt, hat er die Möglichkeit, durch Liebe und Leid, durch die Nachfolge Jesu, auch das Ziel zu erreichen, sich zu vollenden. Amen.